Kundgabe 882. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1939. Schöpfungswunder. Ähnliche Gebilde. Wiederholung. Vergegenwärtige dir die Größe und Erhabenheit der göttlichen Schöpfung und betrachte dann genauer die innere Beschaffenheit eines Samenkorns, das, so winzig es ist, die Schöpfung in unendlicher Verkleinerung in sich birgt. Es ist dies für euch Menschen unbegreiflich, denn ihr fasset nicht im Entferntesten, wie sonderbar die Zusammensetzung aller Schöpfungswunder sich wieder an das größte Schöpfungswerk anlehnt. Wie immer wieder das Gleiche zutage tritt, nur in anderen Größenverhältnissen, die jedoch wieder zueinander im Einklang stehen. Mit leiblichen Augen betrachtet, könnet ihr schon im Pflanzenleben feststellen, wie oft die kleinsten Gebilde Ähnlichkeiten aufzuweisen haben mit den Naturschöpfungen. Wie viel mehr würdet ihr mit geistigem Auge dasselbe Gesetz auch erkennen in allen winzigen Schöpfungen, vom Sandkörnchen angefangen bis zur Tierwelt, das alles immer wieder deutlich erkennbar eine gewisse Aufbauarbeit bestätigt, immer wieder im gleichen Verhältnis zueinander und sich unzählige Male wiederholend. In jedem Schöpfungswerk ist die Allmacht und Weisheit Gottes sichtlich in Funktion getreten. Es lässt ein Betrachten eines solchen Kunstwerkes nur den Gedanken im Menschen aufkommen, dass er nicht im Entferntesten auf Erden fähig ist, Einblick zu nehmen in die gesamte Schöpfung, sondern dass ihm nur in ganz geringem Umfang dieser Einblick gestattet ist und er dann auch nur mit leiblichen Augen nur die äußere Hülle zu schauen vermag, nicht aber die überaus feine Konstruktion, die erst das Wunder jedes Schöpfungswerkes veranschaulicht. Es ist eine Schneeflocke oft Anlass zum Nachdenken. Ist sie doch schon ein so kunstvoll zusammengefügtes Etwas, das einer näheren Betrachtung wert ist, und ein Formgebilde, das sich in wenigen Augenblicken wieder auflöst. Wer gerade in der Natur offenen Augens um sich schaut, der wird nicht müde werden, die mannigfachen Wunder göttlicher Schöpfung zu betrachten. Doch erst mit geistigen Augen wird er die sinngemäße Zusammensetzung des Ganzen erkennen und dann vor noch größeren Wundern stehen. Es ist vergebliche Mühe und somit nicht zu vollem Erfolg führend, auf rein wissenschaftlichem Wege alle diese Wunderwerke analysieren zu wollen. Es gelingt den Menschen immer nur in einer bestimmten Grenze. Doch diese zu überschreiten ist dann nur auf geistigem Wege möglich und wird weder menschlich bewiesen noch anerkannt werden. Denn letzten Endes ist alles Geistige eben auch nur mit geistigem Auge zu erkennen. Und es hat der göttliche Schöpfer den Menschen nur die Gabe gegeben, die grobe Materie zu sehen mit den leiblichen Augen und das ihnen Sichtbare auf den Geist dergestaltig wirken zu lassen, dass es ihn anregt zum Nachdenken. Und dann liegt es allein an ihm selbst, sich so zu bilden, dass er die Materie durchdringen kann und sozusagen durch die äußere Hülle hindurch auch die inneren Bestandteile in ihrer Zusammensetzung, Form und Art zu schauen, um dann überwältigt von Gottes Liebe, Weisheit und Allmacht ihn zu lieben und zu preisen bis in alle Ewigkeit. Amen.